Uli Christen. Marshall Matthew, Shaolin Sandra und die Maßnahme. Teil 4. Na Kollegen, was gibt es zu berichten? Trällert Shaolin Sandra nach beschwingtem Betreten des Tatorts. Die Leiche ist tot und bei Musselmanns gab es Schrippen zum Frühstück, knurrt Benno van Heisen, der Leiter der Spurensicherung, schlecht gelaunt. Schrippen und Marmelade und Butter und schwarzen Tee. Ist das alles? Ja, mehr habe ich nicht. Vorerst. Wenn die zwei Türken-Tussen mir den Tatort nicht vollgekotzt hätten, wäre ich weiter. Aber so dauert es noch. Shaolin Sandra beschwichtigt. Meint so etwas sei sicher ärgerlich, könne aber schon mal passieren. Passieren? Hinterfragt van Heisen heftig. So, passieren kann das. Mal. Führt dann aus, er fahre schließlich auch nicht in die Türkei und kotze den Leuten auf die Arbeitsplätze. Oder pisse ihnen in die Moschee oder scheiße ihnen ins Schlafzimmer. Er sei eben ein zivilisierter Mensch und würde gar nicht auf solche Ideen kommen. Aber was könne man von anatolischen Bergbauern schon anderes erwarten? Er sei nicht überrascht. Er warte schon lange auf so etwas. Das habe man nun von diesem Multikulti-Blödsinn, dem Verhätscheln der Minderheiten, vom Reichen des kleinen Fingers und dem daraus resultierenden Verlust des Armes bis hoch zur Schulter. Und es werde noch schlimmer kommen. Man werde sehen und solle sich zu gegebener Zeit an seine prophetischen Worte erinnern. Sandra widerspricht. Merkt an, auch einer hochprozentigen Arierin mit Stammbuch bis zur Zeit Karls des Großen könnte unter den gegebenen Umständen übel werden. Aber sie kotzt nicht, kreischt van Heisen. Denn, so fährt er erklärend fort, das sei ja eben die Quintessenz der Rassenlehre. Höherstehende Rassen seien, strenge diesbezügliche Hygiene über Generationen vorausgesetzt, nachweislich widerstandsfähiger, belastbarer, beherrschter, schlichtweg gesünder. Das sei wissenschaftlich bewiesen, könne gerne in der einschlägigen Fachliteratur nachgelesen werden. Um seine eigene Gesundheit solle er sich sorgen, rät ihm Shaolin Sandra daraufhin. Kündigt an, dieselbe nächster Zukunft negativ zu beeinflussen. Und wenn der Notarzt infolge ihrer Bemühungen damit beschäftigt sei, ihn wieder zusammenzuflicken, Nadel und Faden noch zur Hand seien, könne der ihm gleich das Mundwerk mitzunähen, damit der braune Inhalt seines Verdauungstraktes nicht wieder die Orientierung verliere und durch die falsche Körperöffnung an die Öffentlichkeit trete. Mit den Worten, verpiss dich und stör mich nicht bei der Arbeit, sonst könnt ihr bis Weihnachten auf die Auswertung warten, komplimentiert van Heisen seine Kollegin hinaus und wendet sich, kaum ist die Tür ins Schloss geknallt, Marshall Matthew zu, der gelassen an der Wand lehnt, Marlboro im Mundwinkel. Die hat die Haare auf den Zähnen, konstatiert er. Wie hältst du das aus? Manchmal, ist die Antwort. Eine am Boden ausgetretene Kippe der Kommentar. Dann folgt der Marshall, lautstark ermutigt, vom gesamten KTU-Team, seiner Partnerin, ins Exil. Er findet sie im Korridor. Lotussitz auf dem blanken Fußboden. Laut pfeifend hyperventiliert sie ewigen Frieden ein und ihre Wut aus. Findet dann ein anderes, altbewährtes Ventil für ihre negative Emotion. Marshall Matthew. Der hat sie wohl nicht alle, schimpft sie, während sich die Atmung beruhigt, die Nebengeräusche schwächer werden. Hast du das mitbekommen? Diesen rassistischen Nazi-Scheiß, Rassenhygiene über Menschen. Ha! Den zeige ich an, den mache ich fertig, das schwöre ich dir. Marshall Matthew gibt dir recht, bestärkt sie in ihrem Vorhaben, bittet aber um Aufschub, so lange, bis die Spurensicherung abgeschlossen sei. Dann sei van Heisen zum Abschluss freigegeben, dann habe er seine Schuldigkeit getan und könne gehen oder gegangen werden, wie auch immer. Shaolin Sandra sonst sich im Verständnis ihres Partners, suhlt sich im Konsens, schöpft aus dem Schlammbad neue Kraft und fragt, warum macht er das eigentlich? Naja, es ist Montag, mutmaßt Matthew. Montagmorgen. Und es ist wirklich eine Sauerei mit dem verunreinigten Tatort. Da kann man schon sauer werden. Stell dir nur mal vor, dir speit jemand auf den Schreibtisch oder pinkelt auf deinen Shinto-Schrein oder kackt auf deinen Futon. Du gottverdammtes Arschlochschwein! Sandra springt auf die Füße. Musst du auch noch seine blöden Sprüche nachplappern? Die findest du gut, was? Zu wem hältst du eigentlich? Der Marshall senkt den Kopf und murmelt. Zu dir natürlich, aber... Und den Rest stammelt er so leise, so verschämt, dass Sandra die Worte nur erahnen kann. Aber mir fällt nichts Eigenes ein. Ich kann mich nicht so gut ausdrücken, sprachlich. Sandra beginnt zu kichern. Alle Wut, mittelbar, unmittelbar und archaisch, löst sich auf in einem dicken Schmatz, den sie dem Marshall auf die Wange drückt. Der fährt zusammen. Errötet bis hoch zum Schweißband des cremefarbigen Stetson. »Entschuldigung«, seufzt Sandra. »Nix passiert«, kontert Matthew. Dann lachen beide ihre überschüssigen, aufgestauten Emotionen in den Hall des Treppenhauses. Lachen beide so laut, so ungehemmt, dass Van Heisen, der ewig Ausgeschlossene, die Tür aufreißt und brüllt. »Habt ihr nichts zu tun, ihr beiden? Wir reißen uns hier drin die Ärsche auf.« Und ihr macht Party, oder was? Jedem das Seine, antwortet Sandra. Arbeit macht frei.